1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Wir sind auch da und wir haben heute Nacht wieder eine freie Themennacht, eine offene Sendung, eine offene Show. Also, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann könnt ihr euch melden unter unserer bekannten und kostenfreien Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Mein erster Anruf heute Nacht heißt Heinz und Heinz ist 47 Jahre alt. Morgen, Heinz. Ja, hallo Domian. Ja, hallo. Ja, der Grund, warum ich mich gemeldet habe, ja, das ist das alte Thema, es geht um die Liebe. Ja. Und zwar, ich wage das gar nicht auszusprechen, ich mit meinen 47 Jahren, ich bin verliebt in ein 16-jähriges Mädchen. In ein 16-jähriges Mädchen? Ja, richtig. Erzähl mal ein bisschen. Ja, pass auf. Es ist die Geschichte, die fängt schon, also es ist schon ein bisschen länger her. Eigentlich, ich kenne dieses Mädchen schon 2-3 Jahre. Und wo ich sie das erste kennenlernen, so, ja gut, sie war da noch mehr ein Teenager als wie schon ein bisschen reifer. Sagen wir, aber, da war sie ein Kind. Da war sie noch ein Kind. Ja, aber ich muss dazu sagen, sie war mit ihren 14 Jahren oder 13 Jahren, sie war für ihr Alter schon, also vom Körperlichen her war sie schon relativ reif. Okay. Also sie sah schon ziemlich fraulich, war schon ziemlich fraulich, ne? Ja. Ziemlich weiblich. Okay. Und da ist sie mir ja eigentlich auch aufgefallen. Ich habe also... Wo ist sie dir aufgefallen? Auf der Straße. Einfach so? Sie kam, ja, sie kam eine einfach... Eine Fremde. Sie kam einfach daher, um die Ecke quasi. Und da habe ich gedacht, Mensch, das Kinder nochmal, sie war auch relativ aufreizend angezogen, ne? Mhm. So enge Jeanshose und es war eine Sommerzeit, ne? Mhm. Es war warm und sie war richtig so aufreizend, so richtig provokativ, will man so sagen. Mhm. Ne? Und da habe ich noch gedacht, Manometer, das ist aber ein Mädchen, also ja gut, man sah, dass sie noch jünger war. Okay, ne? Das liegt ja schon 2 Jahre zurück. Das liegt schon ein bisschen zurück, ja, ja. Mhm. Und das hat sie, gut, am Anfang, da habe ich halt hinterher geguckt, wie das so Ältere immer so machen, gucken dann hinter die jungen Mädchen dann her. Ne? Ja. Aber dann im Laufe der Zeit, so ist mir dann immer öfters begegnet, also und dann, ich habe sie dann immer gesehen und dann denke ich, Mensch, ach, da ist sie ja wieder, da ist sie ja wieder. Mhm. Und da hatte ich ja noch keine Gefühle, hatte sich noch keine Gefühle bei mir entwickelt. Das heißt, sie wohnt in deiner Stadt? Sie wohnt, ja, ich auf dem Dorf. Auf dem Dorf sogar? Ja, ich wohne hier. Also, auf dem Dorf heißt, du kennst die Familie auch? Ja. Ja. Auch. Mhm. Die Familie ist sogar, also wir haben einen Garten zusammen. Ja. Ein Grundstück. Also, es ist so ein bisschen außerhalb gelegen und das ist ein bisschen größerer Garten und wir haben da zusammen einen Garten. Ist denn über die Schwärmerei hinaus schon irgendetwas passiert zwischen dir und dem Mädchen? Nein, um Gottes Willen nicht. Nein. Hast du dich mit ihr unterhalten denn schon? Ja, natürlich. Ja. Natürlich. Ich bin ja, wie gesagt, ich bin ja ein Typ, der dann versucht, da so ein bisschen da näher, die Menschen näher kennenzulernen. Natürlich habe ich mich mit ihr unterhalten, so ein bisschen so. Ja. Aber das ist nie so darauf hingelaufen. Ich kann ja jetzt nicht einfach kommen und sagen, Mensch, Mädchen, ich habe mich in dich verliebt. Wie und wo unterhältst du dich denn mit ihr? Ja, also wie gesagt, sie geht ja noch in die Schule, ne? Und sie hat noch eine Freundin, also meistens, wenn ich sie sehe, geht sie nicht alleine daher, sondern immer mit ihrer Freundin dann. Ne? Ja. Die beiden gehen in die gleiche Klasse. Ja. Das ist noch keine Antwort auf meine Frage. Die Frage ist, wie und wo du dich mit ihr unterhältst. Eben auf der Straße. Ne? Auf der Straße. Das heißt, irgendwann hast du sie zum ersten Mal auf der Straße angesprochen? Richtig, ja. Obwohl ihr euch ja vom Ansehen schon lange kennt. Ja. Was hast du denn zu ihr gesagt das erste Mal? Ja Gott, was sagt man eben, das ist erste, da fragt man, hör mal, wie geht es und eben halt, weil sie ja noch in die Schule geht, ich sage, na, wieder was gelernt heute. Ich sag, und die hat nicht gefragt, nee Opa, ich habe nichts gelernt. Nee, also so hat sie nicht reagiert. Also, wir halten fest, da gibt es in deinem Dorf, in einem kleinen Ort, ein 16-jähriges Mädel. Mädchen, du bist, ja. Mädchen, du bist 47 Jahre alt, die dir sehr gefällt. Ja. Ihr hattet aber noch keinen näheren Kontakt. Ihr habt nur oberflächlich miteinander geredet, mal auf der Straße. Ja, ja. Du sprichst aber von Verliebtsein. Ja. So, hast du ein, erst die Fakten abklären. Bist du alleine oder bist du in, hast du eine Frau? Nee, ich bin Single. Du bist Single. Ich bin auch schon längere Jahre Single. Ja. Aber ich hatte auch schon im Vorgespräch, hatte ich schon erwähnt gehabt, also ich bin auch kein Kind von Traurigkeit gewesen. Ne? Ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, hier Menschenskind, da kommt jetzt einfach ein Mädchen daher und da verliebe ich mich drin. Ja. Das Problem ist, ich kenne auch Ältere, ich bin auch mit Älteren, also mit gleichaltrigen Frauen. Die treffe ich sehr oft. Ich habe auch bekannte Freundinnen sozusagen. Ja gut, nicht. Also ich will dir sagen, Heinz, ich muss dich mal ein bisschen abbremsen. Ja. Für mich hat das ein übles Geschmäckle. Ja, es ist auch übel. Du bist ein Kerl von, also ein durchaus reifer Kerl von 47. Ja, genau. Und er lässt mal die Finger von einer 16-Jährigen. Ja. Da kann man ein bisschen schwärmen. Weißt du, man kann schwärmen. Man kann sagen, das Mädchen ist... Das darf ich auch sagen in diesem Fall. Und das musst du mir auch also zustehen. Liebe, richtig schön, also richtig gehende Liebe. Das ist für mich, ist keine Schwärmer. Das ist richtig, so richtig wie, als wenn man richtig verliebt ist. Ach, das ist doch Quatsch. Du kennst das Mädchen noch gar nicht. Ja gut. Du hast ein paar Mal mit der geredet und findest die ausgesprochen hübsch. Das heißt, du schwärmst. Nichts dagegen, wenn man sagt, dass ein 17-jähriges Mädel hübsch ist und dann guckt man hin und denkt, tolles Mädchen. Aber da muss man doch als 47-Jähriger sich zurückpfeifen und sagen, komm, das ist nicht meine Liga. Natürlich, das ist schon richtig. Diese sehr junge Mädchen, gut, strafrechtlich kann dir da nichts passieren, die ist 16 Jahre alt, aber die lebt ja in einer komplett anderen Welt als natürlich. Du als 47-Jähriger. Ja, das ist da würde ich mich aber an deiner Stelle sowas von zurückpfeifen und denken, na gut, komm. Ja, ich hab ja noch keinen, um Gottes Willen, das habe ich auch selber... habe ich auch noch gar nicht, ich habe ja nicht vor, dass ich da irgendwie... es ist halt eben nur eine Schwärmerei. Man muss ja auch so sagen, das Mädchen, das geht ja jetzt, glaube ich, in die 10. Klasse. Ja. Und die geht ja dann, will ja auch noch weiter, ist ein sehr kluges Mädchen, ein sehr schlaues Mädchen. Und die will ja auch noch, schulisch will die auch noch sich noch weiterbilden. Dann, ja. Ne? Und ich nehme an, dass sie, wenn sie dann und dann... Ist die weg. Dann ist sie weg. So weg. Außerdem würden die Eltern, die du ja dann offensichtlich auch vom Ansehen kennst, würden vom Glauben abfallen, wenn du da irgendwie... Ja, wir sind da sehr gut bekannt. Ne? Sogar also das. Also, das hatte ich am Anfang falsch verstanden. Ich dachte, du wolltest jetzt darauf hinaus, zu fragen, wie komme ich jetzt am besten... An das Mädchen ran? Ja. Nein. Es soll eine Schwärmerei bleiben. Ja, es ist nur, wie gesagt, also ich wollte jetzt nur damit sagen, ich habe auch Zweifel immer, zum Beispiel jetzt nur das Beispiel mit dem Johannes Hesters, mit dem Juki Hesters und dieser Simone Redl. Ja. Das war ja auch so eine Geschichte, da hat sie auch, die hat ja auch mal ihre Geschichte erzählt, wie die sich kennengelernt, gleich beim ersten Kennenlernen hat sie erzählt, sie hätte sich in den Johannes Hesters verliebt. Ja, also ich glaube, das ist wirklich so eine mega, mega, mega, mega Ausnahme, aber... Moment, aber da war die auch schon 40. Ja, richtig. Oder sogar noch älter. Ja, aber er war dann, wie gesagt, egal, ja, aber, dann auch älter. Aber sie war auch schon eine erfahrene und auch schon... Mädchen, das ist richtig. Ja. Aber die war aber jünger, glaube ich, noch, ne? Schon als Kind oder wie so. Ja gut, da hat die den als Star angehört. Star-Allüren, ne? Schwärmerei. Also, Finger weg, bisschen... Ja. Nee, das habe ich. Aber ich wollte nur damit sagen, dass, wie gesagt, also dass es sowas auch gibt. Klar, ne? Klar. Dass man als 47-jähriger Mann, der also, wie gesagt, also ich bin kein Kind von Traurigkeit, ich kenne genug weibliche Wesen, genug Frauen, mit denen ich mich verstehe, klar, mit denen ich mich unterhalte. Kann man schwärmen und man kann auch begeistert sein. Dass sowas passiert, das hätte ich ja auch selber nicht gedacht, dass das so weit geht, dass man da wirklich richtig Gefühle für entwickeln kann. Ne? Wobei ich da immer vorsichtig bin mit dem Gefühl der Liebe. Ne? Davon reden wir erst, wenn schon eine wenn man zusammen ist. Beziehung entstanden ist. Richtig, wenn... Alles andere ist erstmal für Schwärmerei oder höchstens verliebt. Wie gesagt, nee, ich habe auch nicht vor, dass ich um Gottes Willen da... ich denke, gucken und schwärmen darf man immer. Schwärmen, das ist schön. Absolut. Wenn das ein hübsches Mädchen ist, klar, warum nicht? Ja, und ich muss auch vor allen Dingen, also am Anfang, ja gut, es ist so, es ist wie gesagt, es geht schon 2 Jahre, ne? Mhm. Der Zeitraum ist schon 2 Jahre. Und ich habe also quasi in diesen 2 Jahren habe ich gesehen, wie sie sich aber auch weiterentwickelt hat. Ne? Wahrscheinlich bist du in 2 Jahren noch mehr von der Rolle, wenn sie erstmal 18 oder 20 ist. Ja, das habe ich mich auch schon gefragt. Ich habe gedacht, mir ist das damals, wie gesagt, das erste Mal, da ist, weil sie schon diesen reifen Eindruck gemacht hat. Und da habe ich, ich wusste ja auch nicht, wie alt das sie war. Ja. Ich hatte sie auch älter eingeschätzt dann in dem Moment. Und dann habe ich, also wie gesagt, in diesen 2 Jahren, sie hat sich also vom Äußeren unwahrscheinlich verändert. Sie war also damals noch nicht geschminkt, das Schminken war noch nicht. Ja. Und sie hat sich richtig Ich würde vorschlagen, wir dennoch vorschlagen, die Schwärmerei fahren wir ein bisschen runter, damit du jetzt gar nicht in Versuchung kommst, auf dumme Gedanken zu kommen. Glaube ich nicht. So, alles geklärt, Heinz, ne? Ja. Also ich habe mich gefreut, dass ich überhaupt mal mit jemandem darüber gesprochen habe. Ja. Weil ich habe bis jetzt noch niemanden mit jemandem darüber gesprochen. Schämt man sich ja auch, das zu erzählen. Eben. Ne? Und das ist ja das Schöne, dass man dann wenigstens mal darüber spricht. Kann man hier bei uns. Ja, ich bedanke mich. Alles Gute, Heinz. Herzlich, ne? Dann tschüss. Alles Gute weiter. Ne? Dankeschön, tschüss. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer für euch. Und ich begrüße sehr herzlich den Ralf. Und Ralf ist 44. Ralf. Hallo. Hallo. Ich muss mal eben den LKW ausmachen. Ah, du bist LKW-Fahrer. Jawohl. Und du stehst, das ist gut. Jetzt stehe ich. Ja. Sehr gut. Also, wo stehst du denn? Wo bist du denn gerade? Hannover. Ah. Und Hannover. Autobahn frei? Alles okay so? Ja, alles okay. Sehr gut. Und wohin geht die Reise noch? Nach Langenhagen. Das ist jetzt hier am Flughafen. Ah ja. So, Ralf, du rufst mich an. Warum? Ja, ich weiß nicht, ob ich meine Frau loslassen kann. Also, ich erzähl mal ganz kurz. Ja. Das war im letzten Jahr im November, hat meine Frau einen alten Bekannten wieder getroffen. Mhm. Ja, und, Bekannten dann, oder hatte sie mit dem was gehabt? Ja, ganz am Anfang. Das war ihr erster Mann im Leben. Ach so. Ja, mhm. Ja. Und, auf jeden Fall, haben sie den wieder getroffen. Er hatte wohl vor 23 Jahren einen Motorradunfall. Ja, ist am Rücken gelandet und ist seitdem im Rollstuhl. Ah ja. Und dann hat er alles hinter sich abgebrochen und ist dann nach Duisburg gezogen. Mhm. Ja. Also weit weg von da, wo du wohnst. Ja, 70 Kilometer. Etwa. Ja, auf jeden Fall haben die dann auch keinen Kontakt mehr gehabt und sowas alles. Und bis auf einmal haben die den dann im Internet wiedergefunden. Mhm. War natürlich die ganze Clique hellauf begeistert. Und dann, weil er noch im Krankenhaus war, sind die dann im November, sind die dann dahin gefahren. Da habe ich meiner Frau auch erlaubt, einen Tag dahin zu fahren. Wie, da lag der immer noch im Krankenhaus? Nein, der musste ab und zu mal, weil offene Wunden sowas alles von dem ganzen Sitzen. Ja, verstehe. Mhm. Dann ist er entlassen worden, dann hat er gesagt, ja, okay, dann kommt vorbei. Mhm. Das ist meine Frau mit der ganzen Clique und sie wollte mich auch nicht dabei haben. Zuerst. Ja. Ich bin auch nicht mitgefahren, habe ich gesagt, okay, dann fahr da 2 Tage hin mit deinem Bruder, ne? Und dann Wiedersehensfreude und so weiter und so fort. Mhm. Ja. Ja, da war auch nichts. Bis im Januar, da fing das an. Da haben wir also Sex gehabt und der Sex, der war sogar von beschissen, muss man sagen. Du mit deiner Frau? Hm. Ja. Und auf jeden Fall habe ich dann gemerkt, hallo, da stimmt was nicht. Mhm. Ja, hab's dann natürlich auch gefragt, das bist nicht du. Mhm. Ne? So ein, auch wenn wir 26 Jahre zusammen sind, so einen Sex haben wir noch nie gemacht. Mhm. Ja, da bin ich natürlich ein bisschen hellhörig geworden, ne? Und da ich ihre Passwörter vom Computer kenne, kennst das ja, ne? Mhm. Hellhörig, dann fängt man doch ein bisschen an zu kontrollieren. Ja. Und dann habe ich also 4.500 Nachrichten von November bis, bis Januar gelesen. 4.500 Nachrichten. Von diesem Mann? Ja. Was sie dann zusammengeschickt hat. 4.500 Nachrichten? Ja. Das ist ja eine unfassbare Menge. Ja, natürlich. Ja. Hast du geschnüffelt? Ja. Ich habe geschnüffelt, ja. Was man nicht tun sollte. Aber man macht es trotzdem. In gewissen Situationen, ich höre das immer bei dir auch, dass die Leute dann schnüffeln, aber in gewissen Situationen kann man sich einfach nicht mehr zurückhalten. Was hast du erfahren aus diesen 4.000 Mails? Wie sich das stetig steigerte. Also die haben ein Verhältnis miteinander? Die haben da drinnen von versuchten Sex gesprochen, weil er kann keinen Sex machen. Ach so, weil er aufgrund der Lähmung. Ja, richtig. Mhm. Kann er keinen Sex machen? Die haben es versucht in einem Hotel und hat aber nicht funktioniert. Das stand alles in der Mail. Das stand alles in den Mails drin. Aber verliebt hat sie sich wieder. Ja. Das sie hatte dann im Dezember, im Januar, das erste Mal stand dann, ich habe mich in dich verliebt, ich liebe dich. Mhm. Und dann sprachen die auch direkt schon von Trennung. Ach du je. Dann habe ich sie natürlich darauf angesprochen. Ich sage, hör mal, was machst du denn hier? Kann das sein? Hast du das gleich offenbart, dass du die Mails... Ja, ich habe das direkt offenbart. Und dann haben wir auch darüber gesprochen, weil wir haben immer über alles geredet. War sie sauer, dass du in ihren Mails geschnüffelt hast? Ja, klar. Ja. Weil, natürlich war sie sauer, ne? Aber du hast gleich gesagt, was du da gelesen hast und insofern war gleich ein anderes Thema da. Ja, klar. Und dann hat sie mir das erzählt, dass sie da beim ersten Treffen da reinkam und hat nur noch diesen Alten, den sie von früher kannte, gesehen. Mehr nicht. Also sie hat dir dann auch gleich gestanden, dass sie sich jetzt wirklich in den verknallt hat? Ja, klar. Die hat gar nicht versucht, sich rauszureden? Oder? Nee, hat sie nicht. Wir haben immer offen und ehrlich über alles geredet, auch darüber jetzt. Ja. Was hat sie denn dann damit für eine Perspektive verbunden? Hat sie gesagt, wie es weitergehen soll? Erstmal nicht. Sie hat zu mir gesagt, sie liebt zwei Männer. Das ist ein ganz großes Problem. Sie sitzt zwischen den Stühlen. Sie liebt mich, ihre Familie, die Kinder. Wie viele Kinder habt ihr? Das Haus, zwei. Zwei. Wie alt sind die Kinder? 17 und 21. Sie sind zwar schon groß, aber trotzdem sind sie immer noch im Raum. Ne? Ja, klar. Und sie hat gesagt, ich liebe euch ja alle. Ne? Sie hat immer bis zum Schluss noch zu mir gesagt, ich liebe dich. Dann ging das hin und her und auf jeden Fall wollten wir eigentlich es versuchen. Ne? Auch ich merkte das, dass da irgendwo es nicht richtig funktionierte. Mhm. Wir haben weiterhin Sex gehabt und Sex war gut. Mhm. Dann kam auf einmal eine Phase, wo sie überhaupt nicht mehr zu mir sagen konnte, ich liebe dich. Mhm. Ja. Ne? So, wie ist der Stand der Dinge heute? Stand der Dinge ist, dass sie ins Frauenhaus gegangen ist. Ins Frauenhaus? Ja. Weil sie nicht mehr weiter wusste. Die ist, hat zu ihrer besten Freundin gesagt, du musst mich dahin bringen, die ist zusammengebrochen. Kommt man, da muss ich jetzt ganz blöd mal fragen, kann man eigentlich nicht nur ins Frauenhaus, wenn man Gewalt erlebt hat? Habe ich auch gedacht. Und da bin ich natürlich skeptisch, aber du kriegst ja gar keine Informationen. Ne? Also auf jeden Fall ist sie da aufgenommen worden. Ist es für möglich, dass sie vorgetäuscht hat, dass du sie geschlagen hast? Ja. Nein, das ist nicht, dass ich sie geschlagen habe, sondern dass sie vorgetäuscht hat, überhaupt im Frauenhaus gewesen zu sein. Ach so. Ja. Dass sie das vorgetäuscht hat. Dass sie vielleicht bei ihm war? Ja, dass sie direkt von hier, also das ist ja vor 3 Wochen gewesen, dass sie direkt dahin gefahren ist. Wo ist sie denn jetzt gerade heute zum bei Beispiel? Ihm. Bei ihm? Ja. Sie hat mir auch heute einen Brief geschickt, den habe ich heute gelesen, wie ich da von der Arbeit nach Hause kam. Und muss sagen, ich war geschockt. Was stand drin? Ich bin ein Monster. Du bist ein Monster? Ich bin ein Monster. Und weil dieser Brief, wir haben einen Webcam-Chat heute gemacht, wir haben uns verabredet, damit wir ein bisschen dann auch reden drüber. Mhm. Dann hat meine Tochter mit ihr geschrieben, hat dann auch zu ihr gesagt, aber Mama, was machst du da? Diesen Brief hast du nicht geschrieben. Da sagt sie, ja, der Frank, der hatte mir da was geholfen. Ich sag, wie geholfen? Der hat dir nicht geholfen, sondern der hat dir die Worte in den Mund gelegt. Na gut, aber sie hat es unterschrieben. Oder sie hat es geschrieben, ist ihre Schrift. Nein, Computer. Aber sie wusste, sie kennt diesen Brief. Ich habe sie darauf angesprochen. Habe ich gesagt, stimmt das, was du... Dann hat sie mir keine Antwort drauf gegeben. Na, was ist denn das für ein Affentheater? Natürlich Affentheater. Das ist ja wirklich Affentheater. Was steht, du bist ein Monster, was stand da noch drin? Nicht richtig. Also in diesen Briefen, wenn ich den ja durchlese, dann da stand da drin, ich habe nie gesehen, was ihr fehlt und sowas. Ich war immer nur, ich bin derjenige gewesen, der immer nur Druck ausgeübt hat. Oder wenn ich Sex haben wollte, ging das nur nach meiner Nase. Das stimmt gar nicht. Du hältst für möglich, dass der Typ diesen Brief getippt hat. Ja. Sie aber weiß, was drin steht. Ja. Ja, ich glaub und schon. Das Ding wurde weggeschickt dann. Ja, ich glaube. Das ist schon. Das ist ja schon Schmierentheater. Das ist sehr gut. Mann, also, hat die denn, also bei eurem letzten Gespräch zum Beispiel, hat die ja gesagt, sie will nicht mehr zurückkommen, sie liebt dich nicht mehr? Nee, eben nicht. Sie redet immer noch was von, ich liebe zwei Männer oder was? Nee, davon redet sie nicht. Das ist vorbei. Sie hat wohl gesagt zu mir, eine Tochter, dass sie mich bis jetzt nicht vermisst hat. Ne? Aber Halt, sie hat zu eurer Tochter gesagt, dass sie dich nicht vermisst hat bisher. Richtig. Hört man auch nicht gerne. Nee, natürlich hört man das nicht gerne. Ne? Nee. Ja, das hast du gerade am Anfang gesagt, ich kann meine Frau nicht loslassen. Ich weiß es nicht, ob ich es kann. Das ist das. Solltest du sie loslassen können? Meinst du, ist es so weit schon, dass du denkst, ich muss sie loslassen und es ist vorbei? Ja, auf jeden Fall. Das war's. Denk mal schon, ja. Also du kannst es einschätzen, viele Kleinigkeiten, dass da nicht mehr viel zu retten ist. Sie hat eben noch zu meinem Sohn, weil sie da keinen Kontakt hatte, hat sie zu meinem Sohn noch geschrieben oder beziehungsweise gesagt, weil er sie gefragt hat. Der ist emotional ein bisschen durch den Wind. Und da hat er sie gefragt, Mama, kommst du wieder? Sie hat ihm keine Antwort gegeben. Ja, das sagt eigentlich alles, ne? Ja? Wie lange ist die jetzt weg? 3 Wochen. 3 Wochen. Hat die ihre Sachen auch schon mitgenommen? Ja, fast alles schon. Ja. Fast alles? Ja. Sie hat mir aber bis heute, bis in den Brief, hat sie mir nicht gesagt, dass sie mich nicht mehr liebt und... Ja, die taktiert noch rum und will sich so ein ganz klein bisschen noch ein Türchen offen lassen. Ich habe gesagt, so eine Beziehung auf Probe da. So hört sich das an. Und wenn das dann nicht klappt, dann kommt sie angedackelt wieder. Ja. Ja, und jetzt ist natürlich die Frage, soll ich sie loslassen oder... Ja, was ist denn mit dir los? Was empfindest du? Im Moment nur Wut. Wut und ein bisschen Verzweiflung würde ich noch nicht mal sagen. Aber Wut, hast du auch allen Grund für. Die hat dich ja also nun Wut. Wirklich komplett hintergangen. Ja. Und wenn du das nicht ausfindig gemacht hättest, wüsstest du es vielleicht heute noch nicht. Das kann natürlich sein, mhm. ne, dass das jetzt noch immer so am Laufen wäre. Mhm. Ne? 26 Jahre kennt ihr 26, euch? 26, ja. Das ist eine lange Zeit. Und dazu kommt noch wirklich, wir haben uns nie gestritten. Wir sind harmonisch gewesen. Wir haben auch nach 26 Jahren haben wir dreimal die Woche Sex gehabt. Mhm. Ne, also da muss ich sagen, also wir haben wie Pott und Deckel haben wir zueinander gepasst. Offensichtlich ne? zum Schluss nicht mehr, sonst hätte sie. Ich weiß es nicht. Es nach 26 Jahren kehrt natürlich eine ja, klar. Langeweile ja. ein. Aber irgendeine Sehnsucht ja. hatte sie, sonst wäre sie jetzt nicht. Ja, natürlich. Ne? Das ist ja für sie ist das ja auch ein radikaler Einschnitt in ihr Leben und eine Veränderung. Das würde man ja nicht in Kauf nehmen, wenn man dann nicht andere ja. Sehnsüchte hätte. Und sie geht sogar zu einem Mann. Wo auch ganz andere Konstellationen herrschen. Sie kann ja mit ihm nicht schlafen, wie du gerade gesagt hast. Nein, nein. Das muss ja alles dann irgendwie anders geregelt werden, die Sexualität. Ja, natürlich. Er hat es ja geschrieben, weil ich ihm ja darauf angeschrieben, ich habe ihn ja auch angeschrieben per E-Mail, dass Jani ja sagte, ich liebe meinen Mann. Offen und der hat ja auch gesagt, ich liebe dich, Ralf. Ich liebe dich. Wenn ich ihn loslassen könnte, würde ich auch wieder zu dir finden. Das sind natürlich so Aussagen, die unwahrscheinlich starke Hoffnung machen. Ne? Ja, aber die sind auch gemein, solche Aussagen. Natürlich. Wenn, dann würde ich dich auch lieben. Ne? Was ist das, ja. was will man damit anfangen als Verlassener? Ja, ja, klar. Wut ist ja schon mal nicht schlecht. Wut kann einem sehr viel helfen, sich zu trennen von jemandem. Es ist ja. viel schlimmer, wenn man schwere melancholische Gefühle für einen ja. Menschen hat. Wut ist gut. Ja. In dem aber Fall. Was macht man denn jetzt, wenn die tatsächlich jetzt sagt, das klappt da nicht? Weil meine Frau, die hat immer diese Freiheiten geliebt, die ich ihr gegeben. Die dachte zwar in dem Brief, ich habe keine Freiheiten gegeben, aber wenn ich einen Tag mit dem LKW unterwegs war, die konnte machen lassen, was sie wollte. Ja, da musst du. Ja? Das ist genau der Punkt, Ralf. Jetzt musst du für dich irgendwann in der nächsten Zeit eine Entscheidung treffen, zu der du dann auch stehst. Ja. Wenn du jetzt sagst, ich beende es wirklich und ich will auch nicht mehr, dass du zurückkommst. Ja, ja. Wenn du ihr das sagst, dann ein Mann, ein Wort, ne? Ja, natürlich, klar. Ja. Aber kennst du das, Liebe macht blind, ne? Ja. Oder? Ja, das kann man sagen am Anfang. Das kann man in dem Fall nicht mehr sagen bei euch. Nein, nein. Ja, aber, ja gut. Ja, da ist natürlich viel Emotionales. Ich meine, 26 Jahre, das ist ein Viertel eures Lebens, das ihr miteinander verbracht habt. Ihr habt Kinder, ja. tausend Erinnerungen, schöne Zeiten erlebt. Das ja, wiegt natürlich ja. alles sehr schwer. Ja. Wenn du aber für dich im Klaren bist, nach all dem, was in den letzten Monaten passiert ist, dass eigentlich die Sache für dich ja gegessen ist. Ja, vom Kopf her fühle ich, denke ich das auch so. Weil, auch du, vom Herzen. Weil du verletzt bist und ja, dann vollzieh diesen radikalen Schritt. Ja, ich denke mal auch. Dann stehst du zumindest für dich auch noch ein bisschen gerade da. So, ja, ja. Du bist ja wie so ein begossener Pudel irgendwo. Ja, natürlich, klar. Ne? Die hat das gemacht und die ist jetzt weg ja. und die schreibt dir komische Briefe, von wem ja. auch immer das geschrieben ist, was ja auch so eine ja. Unverschämtheit ist. Ja, das ist ja eine Unverschämtheit. Alleine die Tatsache, dass sie mir ja vorher auch einen Brief geschickt hat, ne? Oder beziehungsweise hingelegt hat, wie sie gegangen ist. Ne? Und was stand da drin? Dass sie mich liebt und erstmal zu sich finden muss. Ach, ne? auch diese Sprüche. Weißt ja, du, da könnte ich auch schon drauf. Ich muss mal zu mir finden. Was heißt denn das? Ja. Quatsch ist das. Ich habe gesagt, Midlife Crisis, ne? Ach. Wie alt ist deine Frau? 43. Ja. Also. Wechseljahre, Midlife Crisis, ja. Wenn es für dich so, wenn die Schritte so klar gewesen sind in den letzten Monaten, dann geh. Dann lass sie los und geh und sag ihr das. Ja. Und dann geh aber auch. Ja, werde ich auch machen. In diesem Sinne. Ja. Gut, ich bedanke mich. Ralf, gute Fahrt und komm ja. gut an, wo du hin musst. Ich bedanke mich für das Gespräch. Sehr gerne. Ja, tschüss. Ciao. Ciao. Und ich freue mich, begrüßen zu können Susanne. Und die ist 37. Guten Morgen. Ja, ja. Hallo. Guten Morgen, Domian. Hallo, Susanne. Hallo. Und was geht's denn bei dir? Ja, ich freue mich, dass ich mal mit dir sprechen kann. Mhm. Und bei mir geht's um das Thema Einsamkeit und Angst und nicht loslassen können. Du bist sehr einsam und hast Angst. Ja. Vor was hast du Angst? Also das Thema war eigentlich gestern, aber ich bin sehr glücklich, dass ich jetzt dran komme. Mhm. Und ja, es geht darum, dass ich halt seit ich jetzt 3 Jahre lang alleine bin, also ich bin alleinerziehend mit meinem Sohn. Mhm. Wie alt ist dein Sohn? 14. 14? Mhm. Schwieriges Alter, ne? Ja, ja, der ist gerade in der Pubertät und ja. 3 Jahre bist du alleine? Ich bin jetzt seit 3 Jahren alleine. Getrennt von dem Partner? Ja, wir waren 8 Jahre zusammen und Jetzt bin ich seit 3 Jahren alleine. Jetzt hast du gerade die Stichworte gesagt, Angst und nicht loslassen können. Ja. Was meinst du genau damit? Ja, betrifft meinen Sohn. Mhm. Also, dass ich halt mich oft nicht wohlfühle alleine, also alleine in der Wohnung zu sein. Ja, manchmal kriege ich schon Angst und werde traurig, wenn ich weiß, er ist mal längere Zeit nicht da. Was heißt denn längere Zeit? Ja, so ein paar Tage oder eine Woche. Also. Das kommt schon mal vor, dass er irgendwo hinfährt, oder? Ja, das ist so eine Jugendeinrichtung. Also er war mal in so einer Freizeit. Mhm. Und ja, ich verbiete ihm das natürlich nicht. Ich lasse ihm seinen Freiraum. Mhm. Aber manchmal dann ist mir richtig so, immer denke ich, fühle mich allein, weil keiner da ist. Mhm. Das heißt, du bist nicht gerne alleine und hast Angst davor, alleine zu sein. Mhm. Und versuchst deshalb den Jungen so nah wie möglich an dich heranzubinden. Oder ein an bisschen, dich anzubinden. Ja. Ja. Bezieht sich das auch auf kürzere Zeiträume, also wenn er mal abends weggehen will oder zu Freunden gehen will, dass du sagst, nee, bleib lieber hier bei mir? Ab und zu. Auch. Nicht immer. Mhm. Nicht immer. Also. Es kommt auch darauf an, wenn ich jetzt also in Aussicht habe, dass ich abends weggehen kann oder ja. Es kommt jemand zu mir, dann macht es mir weniger aus. Aber es gibt leider so Tage, wo ich sage, weiß nicht, fühle mich nicht so gut. Also es kann durchaus sein, dass er irgendwie mit einem Freund verabredet ist, vielleicht irgendwie was zusammen zu machen und bei dem dann zu Hause, bei dem Freund und du sagst, nee, bleib lieber hier bei mir. Ja. Manchmal, also es kommt darauf an, wie ich mich fühle. Mhm. Aber die Tendenz geht dahin. Die Tendenz geht dahin, so den Jungen so oft wie möglich in der Wohnung im Haus zu behalten. Mhm. Und am liebsten wäre dir, wenn er immer da wäre. Ja, abends vor allem. Also tagsüber fällt es mir nicht so schwer. Ja. Das ist natürlich. Aber nachts halt leider mehr, also abends. Der Junge wird immer älter. Mhm, ich weiß. Und da werden ganz andere Zeiten kommen, wo er vielleicht auch eine Freundin hat, wo er dann auch ein paar über Nacht mal irgendwo wegbleibt oder lange feiern geht. Mhm. Ich meine, wenn dir das jetzt, wo der 14 ist, schon jetzt so auffällt und du das tust, ist das ein großes Warnsignal, finde ich. Mhm. Das ist ganz fatal, was du da machst. Mhm. Da zerstörst du auch die gute Verbindung zu deinem Sohn, wenn du ihn so an dich klammerst. Weil das wird er natürlich schrecklich finden, weil du ihm die Freiheit raubst. Mhm. Ja, das will ich natürlich nicht. Wie reagiert er denn heute, jetzt schon darauf, wenn du so klammerst? Wenn du das dann so sagst, bleib doch hier, wie reagiert er? Ja, also manchmal versteht er. Also er weiß auch, also mir geht's psychisch nicht so gut und ich bin jetzt schon längere Zeit in der Therapie wegen Depressionen und so. Und wenn ich halt manchmal, es kommt ja Gott sei Dank nicht oft vor, aber ab und an halt so, du, mir geht's nicht gut und ich wäre mir lieber, wenn du da bist und so, dann manchmal hat er Verständnis und manchmal überredet er mich, dass er trotzdem gehen darf und ja, also, meistens erlaube ich es ihm dann auch schweren Herzens. Ja, aber dann geht er vielleicht mit schlechtem Gewissen weg. Mhm. Gerade in dem Alter muss man den Jungs und Mädels ja schon doch auch einen Freiraum lassen, damit die so ihr eigenes Leben anfangen zu leben und ihre Erfahrung machen. Das ist ja ganz normal. Du sagst, du bist in einer Behandlung wegen Depressionen bei einem Psychologen oder einem Psychiater? Beim Psychologen. Ja. Nimmst du auch Medikamente ein? Ja. Ja. Die werden verordnet von wem? Von meinem Hausarzt. Ja. Weiß der Psychologe, ist das so besprochen? Weiß der Psychologe, welche Medikamente du einnimmst? Ja. Ja. Mhm. Mhm. Wie lange leidest du schon an diesen Depressionen? Seit 3 Jahren oder früher auch schon? Ja, das kam früher leider auch schon vor. Also es kam mal vor, als ich so 17 war. Mhm. Da habe ich aber noch nichts gewusst, was das ist überhaupt. Also ich habe halt mal ein Problem gehabt. Meine Eltern haben mich dann ein bisschen beeinflusst und haben mich auch zu was überredet, wo ich dann hinterher bereut habe. Und ja, da ging es halt um eine Veranstaltung, wo ich war und da war es recht laut. Und ich war das damals noch nicht so gewohnt, wollte eigentlich gar nicht hin, weil ich einen Tag vorher schon Probleme hatte. Also auf jeden Fall hat das früh angefangen mit dieser Erkrankung. Hast du den Eindruck, dass durch diese Behandlung und durch die Medikamente es dir zumindest etwas besser geht? Ja. Aber nicht so doll? Nicht ganz so, aber Freunde von mir sagen, dass ich mich schon verändert habe. Also, im Positiven? Ja. Freunde, das heißt, es gibt schon Freunde um dich herum? Ja, eine Freundin. Eine Freundin? Ja. Sonst nicht so viele Leute? Nee. Du arbeitest nicht? Nein, ich arbeite nicht. Also ich arbeite ein bisschen ehrenamtlich. Also ich tue gern fotografieren und gehe auf Konzerte und mach was in der Presse. Hast du denn früher mal einen Job gehabt, einen Beruf gelernt? Ja. Was hast du gemacht? Oh ja, ich war beim Zahnarzt. Warum sagst du das mit so schwerer Stimme? Also als Zahnarzthelferin, oder? Ja, ja, genau. Ja, ist doch ein guter Job, also muss man nicht stöhnen bei. Ja, war schon okay. Also aber? Ich habe halt gedacht, also ich habe nicht gedacht, dass ich so bald aufhören muss. Also ich habe aus gesundheitlichen Gründen das wieder beenden müssen. Aus seelischen Gründen? Nein, damals noch nicht. Ich habe Allergien bekommen. Ach so. Und ja, dass du jetzt nicht mehr so in einem anderen Beruf gegangen bist, hat das mit der seelischen Erkrankung zu tun? Ja, seit 2008 in etwa. Also ich habe früher so 2002 schon mal auch was gehabt. Da war ich in einer Maßnahme und habe mich da drin gar nicht wohl gefühlt. Und es war halt auch ein bisschen stumpfsinnig. Ja. Also kommst du denn finanziell über die Runden? Naja. So, mehr schlecht als recht. Ja, es geht. Also ich finde es ganz wichtig, dass du sagst, du hast eine Erkrankung. Dadurch ist natürlich dein Verhalten auch eher erklärbar, sagen wir es mal so, oder auch vielleicht sogar entschuldbar. Mhm. Wenn du jetzt eine ganz gesunde Frau wärst, würde ich dir noch mehr den Kopf waschen und würde sagen, was machst du da? Du bist ja wahnsinnig, lass den Jungen in Ruhe. Mhm. Dennoch muss natürlich irgendetwas passieren, dass du ihn nicht zu sehr an dich bindest und somit eure Beziehung kaputt machst, weil er irgendwann so aggressiv vielleicht gegen dich wird, dass er gar nichts mehr mit dir zu tun haben möchte. Das kann ja passieren. Das heißt, die Sache muss an der Wurzel angefasst werden, nämlich bei und an deiner Erkrankung, dass du stabiler wirst. Und besprichst du denn diese Problematik mit dem Sohn auch, die du mit dem Sohn hast, auch mit deiner Psychologin? Ja, also wenn es aktuelle Probleme gibt, schon. Ich habe ihm das auch schon mal gesagt. Ist ein Psychologe. Ja, ein Psychologe. Würde ich noch mehr in die Therapie mit einbringen, damit er das auch ein bisschen trainiert, dass du ein bisschen den Junge loslässt. Denn du möchtest ja auf Dauer ein gutes Verhältnis zu dem Jungen haben. Ja. Ne, da liegt er ja. Und in diesem Fall ist weniger mehr. Wenn du ihn ein wenig gehen lässt, desto mehr wird er es dir irgendwann anrechnen und er sieht dich als Freundin und nicht als klammernde Mutter. Das muss das Ziel sein. Die Frage ist jetzt, ob die Medikamentierung und die Therapie, ob das alles so das Richtige ist, ob man da nicht noch was verbessern kann. Und da würde ich dich gerne von meiner Fachfrau beraten lassen, weil das kann sie am besten. Sollen wir es so machen, Susanne? Ja. Damit das wieder einen besseren Weg nimmt mit euch. Und du nicht irgendwann völlig verzweifelst, wenn er 17, 18 ist und er ist ganz weg. Stell dir das mal vor. Da magst du gar nicht dran denken, ne? Nee. Glaube ich. Das verdrängst du, ne? Susanne, meine Psychologin heißt Heide. Und die würde dich jetzt gleich anrufen, wenn du aufgelegt hast. Okay. Und ich wünsche alles Gute. Ja. Dir und deinem Sohnemann. Ja. Du legst auf und wir melden uns. Okay. Tschüss. Danke dir. Ciao. Tschüss. Das war Susanne. Und hier ist Dirk. Und Dirk ist 34. Guten Morgen, Dirk. Hallo, guten Morgen. Hallo, Dirk. Um was geht's bei dir? Mir geht's einfach darum. Entschuldigung, aber ich kann nicht mehr. Laufen die Tränen. Ich Es geht um Behinderung. Also mir fehlt seit der Geburt der linke Unterarm. Der linke Unterarm? Ja, das ist... Wie kam das? Durch meine Mutters, in meine Mutters Leib, also, ne, wo das Baby geboren wird, ist ja mein linker Unterarm abgeschnürt durch die Nabelschnur. Ach so, im Mutterleib ist ja schon abgeschnürt worden. Ja, ich bin ohne Arm auf die Welt gekommen. Lass mich kurz fragen, wenn der Unterarm im Mutterleib abgeschnürt wurde, ja, dann lag der ja mit in der Fruchtblase. Was ist mit dem Unterarm? Ist der also auch geboren worden, oder? Also der, nein, pass auf, es ist jetzt ganz krass. Also ich habe den Frauenarzt von meiner Mama kennengelernt, da war ich 10. Mhm. Und ein kleiner Stippke von Dirk fragt natürlich, wo ist mein Arm? Mhm. Und dann hat der Frauenarzt gesagt, Dirkelein, den hast du aufgegessen. Es ist kein Spruch, es ist so. Wie bitte? Der Arzt hat zu dir gesagt, du hast deinen eigenen Arm aufgegessen? Ja, und dann hat er mir, ich habe es damals nicht verstanden. Er hat nur gesagt, ich habe meinen Arm aufgegessen und ich habe es nicht verstanden. Da habe ich völlig geweint. Ich natürlich, klar. Ne? Und dann hat meine Mutter mir, meine Eltern haben mir dann im Nachhinein erklärt, der Arm hat sich, also die Nabelschnur hat sich um meinen Arm gewickelt. Mhm. Und der Arm ist abgeschnürt worden. Ja. Und der ist durch dieses ganze Fruchtwasser und wie auch immer zersetzt worden. Also das war alles so klein. Mhm. Weil damals, ich bin 76 geboren, beziehungsweise damals wurde nicht so richtig gesehen, was da alles ist. Mhm. Also der Frauenarzt von meiner Mutter hat gesagt, da ist was verkehrt. Da stimmt irgendwas nicht. Ihr Sohn hat eine Behinderung. Bloß damals konnte man nicht sehen, was es ist. Erklär das nochmal fertig. Dann hat sich dieser kleine abgeschnürte Arm in dem Fruchtwasser aufgelöst. Ja, genau. Und das Kind ernährt sich ja quasi davon. Genau. Und von dem Mutterkuchen oder ich weiß nicht genau, ja, mein Arm hat sich in diesem Mutterkuchen, in diesem ganzen Mechanismus da mit Mutterkuchen alles eingespeist und dann, das heißt, dass genau. der Embryo, sprich du, hat sich genau. dann mit davon ernährt. Ja, genau. Und das hat der Arzt dir als... Ich bin ohne Arm auf die Welt gekommen. Sag mal, es gab keinen Arm. Ich habe links habe ich, also zwar einen Ellbogen und ein Stück vom Arm, also ein ganz kleines Stück. Ja, ja, ja. Also ich habe meinen Ellbogen, ich kann mein Gelenk hier vom linken Arm bewegen. Das geht, aber dann ist nichts mehr. Nee, aber vom Rest fehlt. Jetzt sag mir mal. Von der Geburt auf an. Habe ich verstanden. Jetzt sag nochmal. Das hat ein Arzt dir gesagt, als du 10 Jahre alt warst? Damals, wo das ja alles irgendwie nicht so... Ja, aber trotzdem. Wie kann man denn einem 10-jährigen Kind sagen, du hast deinen Arm aufgegessen? Wie schrecklich. Ja, im Prinzip stimmt's ja auch. Ja, das kann man hinter einem... Wenn man das ganz krass mal sieht, stimmt's ja auch. Ja, das kann man einem Erwachsenen erklären, aber nicht einem 10-jährigen Kind. Naja, nun ist es passiert. Das war auch für dich wahrscheinlich... Ja, auf jeden Fall. Und es ist heutzutage so... Und das Ding, wo ich überhaupt anrufe, ist, Dorian, weißt du, es gibt in der Politik, in den ganzen Scheiß, in den ganzen Merkel und wie sie alle heißen, so viel, weißt du, wo man drüber redet. Mhm. Man redet über Arbeitslosigkeit von Jugendlichen, man redet über Arbeitslosigkeit es kann doch nicht angehen, aber dass die Behinderten, über die man nicht redet. Mhm. Weil es gibt Leute, die in den Werkstätten arbeiten. Mhm. Und die beneide ich wirklich von Herzen. Was machst du denn? Wie lebst du? Ich lebe ganz einfach. Ja, mir fehlt zwar der linke Unterarm, aber ich lebe normal. Ja, hast du einen Beruf? Also das heißt, was heißt normal? Hast du einen Beruf? Ja, ich habe Verkäufer gelernt im Lebensmittel damals. Ja. Das ist von, das war in den 90er Jahren. Ja. Und machst das heute? Mittlerweile tingle ich mit einem Eurojob rum. Das nennt sich Busbegleiter. Ja, ja. Da fahre ich dann, helfe Leuten im Bus und so, ne? Das hast Eurojob. Das heißt, damit bist du nur wirklich nicht zufrieden. Was? Damit bist du natürlich nicht zufrieden. Nee, natürlich nicht. Natürlich nicht. Weil ich möchte gerne einen normalen Job haben. Mhm. Bloß, ich habe nun mal das mit dem Arm und da hilft mir keiner. Jetzt habe ich auch noch das kleine Desaster. Was nennt man klein? Ich habe mir den rechten Arm gebrochen. Ach du je. Gerade eben? Also jetzt, der ist zurzeit in Gips oder wie? Ich habe den schon länger. Ja. Ich muss jetzt wieder ins Krankenhaus nächste Woche. Aber ich habe einen Gips und ich kann gar nichts. Achso, du hast doch noch im Moment einen Gips. Ja, ich habe einen Gips, ja. Das ist natürlich ganz, ganz fatal. Da so, bist du natürlich ein armer Kerl im Moment. Der linke Unterarm, der ist weg. Mhm. Also ich kann gar nichts. Ich will dir sagen, da hast du völlig recht. Man kann natürlich gar nicht genug sprechen über die Probleme von behinderten Menschen und man kann gar nicht genug tun, um es ihnen schöner zu machen in unserer Welt. Da gebe ich dir völlig recht. Andererseits haben sich die Zeiten ja schon so ein bisschen geändert. Wir haben ja immer. Ich will ja nicht, dass es schöner ist. Naja, dass es behindertengerecht ist, so meine ich es. Pass auf, Domian, ich hab versucht, eine Pflege zu kriegen. Mhm. So, weil meine Eltern können mir nicht helfen, die wohnen woanders, ne? Und da muss ich selber durch. Mhm. So, und hab ich dann bewilligt gekriegt von der Krankenkasse eine Haushaltshilfe. Mhm. Und da habe ich gesagt, das ist ja schön und gut, dass ich eine Haushaltshilfe kriege, was soll ich damit? Mhm. Ja gut, die helfen im Haushalt, klar, aber ich brauche eine Pflege, die mir auch auf Deutsch gesagt, unten rum wäscht alles. Also ne? Jetzt gerade, wo du gerade jetzt, wo du den Arm gebrochen hast, meinst genau. du? Sonst brauchst du das ja nicht. Nein, nee. Um Gottes Willen, nein. Und das funktioniert alles nicht so, wie du es dir wünschst? Nee, weil ich bin nicht in der Pflegestufe. Verstehe. Guck mal, ich wollte gerade noch was sagen, Dirk. Ich wollte sagen, dass die Zeiten haben sich ja schon ein bisschen gebessert. Man macht heute mehr für Behinderte als früher. Noch lange nicht genug. Darüber müssen wir gar nicht reden. Aber zum Beispiel haben wir auch einen unserer wichtigsten Politiker. Das ist ja auch ein behinderter Mensch. Nämlich Herrn Schäuble, der im Rollstuhl ist. Warum lachst du? Habe ich immer kennengelernt. Und warum lachst du da so? Er hat ja nur auch ein schweres Schicksal zu tragen. Ja, hat ein schweres Schicksal. Aber wenn man mit ihm reden will, ich war kurz davor, mit ihm zu reden, weil es war so eine Situation, das war in Lübeck in der Musik- und Kongresshalle, und da konnte man mit Herrn Schäuble reden. Mhm. So speziell Behinderte. Mhm. Ja, ich war speziell genug, war ich nicht. Bitte? Also ich war nicht speziell genug. Mhm. Ich war unmittelbar kurz davor. Aber dann sagt er, nee, Sie sind nicht speziell genug. Ihnen fehlt nur der Arm. Wer hat das gesagt? Herr Schäuble bestimmt nicht. Nein, so ein Typ da, der dafür zuständig ist. Können wir jetzt hier nicht klären. Tut mir leid, wenn das da für dich nicht gut gelaufen ist. Was wir aber auf jeden Fall jetzt versuchen werden, Dirk, ist, wir werden jetzt im Hintergrund mal überlegen, ob wir dir in deinem speziellen Problem, was du gerade angesprochen hast, einen konkreten Hinweis geben können und eine Information. Sollen wir das mal versuchen? Das wäre lieb. Ja, das versuchen wir jetzt auch mal, indem wir dich nämlich jetzt zurückrufen. Ja. Du legst auf und wir melden uns gleich. Kann noch ein paar das Minuten dauern. Das ist lieb von dir, Domian. Sehr gerne, das machen wir sehr gerne. Und ich wünsche dir natürlich für den gebrochenen Arm alles Gute. Ja, das bitte. Dass der wieder in die Gänge kommt und du wieder alleine... Ich habe nur den Arm. Ja, eben, genau. Aber ich habe nur den Arm. Umso wichtiger ist er dann auch, ja. Ja. Lieber Dirk, wir melden uns gleich. Danke dir, Domian. Tschüss. Tschüss. So, um 1.43 Uhr begrüße ich sehr herzlich Eva und Joachim. Ja, guten Abend, Jürgen. Ja. Bin ein bisschen aufgeregt, Joachim ist auch bei mir. Also Eva ist 57 und Joachim? 54. 54. Und Joachim ist dein Liebster? Ja. Dein Ehemann oder dein... Nein, wir kennen uns seit Oktober 2008. Können wir zu dritt zu sprechen oder musst du den Hörer rüberreichen? Können wir zu dritt sprechen oder muss ich den Hörer rüberreichen? Ich kann den Ton laut machen, aber dann hörst du ein Echo. Ja, wir fangen mal... Ich kann das probieren. Wir versuchen es mal. Hallo Joachim. Ja, hallo Domian. Ja, doch, es geht doch. Also ein kleines Echo, aber vielleicht ist es auch ein bisschen schwierig. Muss meine Technik mir sagen, ob das geht. Bei mir geht's wunderbar. Ja. Weswegen ruft ihr beiden denn an? Soll ich anfangen? Ja, fang du an, Eva. Ja, ich habe im Oktober 2008 den Joachim kennengelernt. Ja. Ich bin 57 Jahre alt, ja. Bin seit 91 geschieden, habe 4 Kinder, die aber so weit aus dem Haus sind, bis auf meinen schwerstbehinderten Sohn. Hm. Und habe den Joachim kennengelernt, weil ich, ja, ich bin einfach in unser Kulturzentrum gegangen, mhm. wollte ein bisschen Musik hören auf der Open Stage. Das geht hier in Müllern wunderbar. Mhm. Und nach 20 Jahren war ich halt zum ersten Mal wieder raus und lerne plötzlich Joachim kennen. Nach 20 Jahren raus und sofort jemanden kennengelernt? Ja, sofort. Ich weiß auch nicht. Ich bin reingekommen, habe die Menschen schlecht. Begrüßt und habe mich allein an einen Tisch gesetzt. Ja. Ja, und da habe ich ihn kennengelernt. Und ja, dann haben wir uns hinterher in eine andere Räumlichkeit gesetzt, weil die Musik dann zu laut war zum Unterhalten. Und dann haben wir zusammen gelacht und geweint und weiß ich auch nicht, das war irgendwie wie zwei Sterne, die aufeinander prallt sind. Wer hat denn wen zuerst angesprochen? Joachim, mich. Ich würde nie einen Mann ansprechen. Warum hast du sie angesprochen, Joachim? Ja, mir fielen sofort die wunderschönen Augen auf, ja. die Eva hat, und dann hatte sie ein wunderbares Lächeln und da war für mich klar, die Frau lässt sie nicht mehr aus, sie fragt auch nicht nach einer Telefonnummer. Sie, mit der muss jetzt ins Gespräch kommen. Nur unser Problem ist jetzt eigentlich, dass ich nach langer Ehe mich selbst entdeckt habe und gefunden habe. Ich weiß jetzt, wer ich bin, aber ich fühle mich oder ich bin Frau. Das ist ein großes Problem für Eva. Ach so. Also du, nur zur Abklärung, du bist nicht mehr in einer anderen Beziehung? Nee, ich bin nicht mehr in einer anderen Beziehung. Auch schon länger raus aus anderen Beziehungen? Ja, seit 3 Jahren. Seit 3 Jahren. Also als du Eva kennengelernt hast, 2008, warst du aus deiner Beziehung schon raus? Ja, getrennt. Okay. So, dann habt ihr beiden euch angenähert, habt euch, kann man das sagen, dass ihr euch verliebt habt? Ja, wir lieben uns. Hm? So, und dann hast du jetzt in diesem Alter erst für dich entdeckt, dass du eigentlich eine Frau bist? Ja, vielleicht war es latent immer in mir, aber Arbeit, Familie, 3 Kinder... Ja, ich sag heute mal, ich habe mich gefühlt, als wäre ich, oder ich fühle mich heute, als wäre es ein Gefängnis für mich gewesen. Wohl ein selbst erwähltes, aber ich bin jetzt richtig frei. Ich bin jetzt befreit, kann man so sagen. Und du hast früher da nie konkret drüber nachgedacht, du hast es verdrängt. Nee, die Zeit war einfach nicht da. Und jetzt durch die Beziehung zu Eva, kann man das so sagen, ist ja, so eine Freiheit entstanden im Denken? Ja, die Beziehung gefördert und bei mir den Turbo eingeschaltet. Ja. Weil im Anfang fanden wir das beide mal ganz lustig. Mhm. Also kann man sagen, dass du eine transsexuelle Identität hast? Ich wehre mich ein bisschen gegen den Begriff. Also das ist für mich irgendwie sehr negativ für mich besetzt, transsexuell. Mhm. Ja, aber du fühlst dich als Frau im Körper eines Mannes. Ja, richtig. Wie ist denn das für dich, Eva? Nun hast du dich nach so langer Zeit in einen Mann verliebt? Der ist gar kein Mann. Jürgen, ich habe zum ersten Mal in meinem ganzen Leben einen wunderbaren Menschen kennengelernt. Ich war 2-mal verheiratet, bin sehr enttäuscht worden, habe sehr viel Schlimmes hinter mir und war endlich glücklich und wollte einfach auch nur mal glücklich sein und habe den Mann getroffen, der hat so gestrahlt und da habe ich gedacht, wo ist der Haken, weil ich so viel Enttäuschung hinter mir hatte und er hatte aber gar keinen und es war alles so wunderbar und von heute auf morgen sehe ich plötzlich, er kauft Frauenkleider, die hängt da im Schrank. Ach so. Er läuft zu Hause damit rum und ich bin geschockt, ich stehe unter Schock, ich bin fertig, ich bin verzweifelt. Ich liebe diesen Menschen, dieses Wesen natürlich und er mich, aber ich kann nicht, ich stehe nicht auf Frauen, ich möchte auch nicht mit einer Frau umgehen, schon gar nicht auf die Straße und im Bett auch nicht. Wie lange weißt du das jetzt schon? Ja, wie lange weiß ich das jetzt schon? Ein knappes Jahr. Aber sagen wir mal so, ich habe gedacht, er hat nur so einen Fetisch. Er ist einfach so, er hat so eine Schwäche für wunderschöne Farben, schöne Stoffe, Kleidung. Er hat einen Herrenrock getragen. Finde ich auch nicht schlecht. Wir machen im Übrigen auch Musik zusammen, indianische Musik, Country Music und so weiter. Ja. Und mir ist das nie aufgefallen. Er ist ein gutherziger, seriöser, ruhiger Mensch, der ein großes Herz hat und wirklich auch sehr sensibel ist. Bin ich allerdings auch. Nur wohnt ihr jetzt mittlerweile auch zusammen schon? Nein, ich weiß auch nicht, irgendwas in mir hat gesagt, behalt bei deine Wohnung. Ich war auch gerade erst vor knapp 1,5 Jahren umgezogen und habe eine kleine Wohnung noch. Ja, und Joachim hat eine Wohnung, er ist ausgezogen aus seiner großen Wohnung. Ich habe alles mitgemacht, Auszug, Umzug und so weiter. Und wir sind durch dick und dünn gegangen. Ich habe ihm versprochen, ich bin an seiner Seite, ich bin für ihn da. Jetzt die schwierige Zeit der täglichen Briefe von seiner Frau, diese Scheidungsgeschichte, läuft schon über ein Jahr. Und es ist alles so schwer. Aber ich habe immer gesagt, ich mache das so. Und dann plötzlich merkte ich, dass er plötzlich mal die Lippen etwas roter hatte. Und die Haare sind natürlich, jetzt finde ich toll, wenn ein Mann lange Haare hat, keine Frage. Jetzt veränderte sich. Und wenn wir dann mal irgendwo hingingen, kaufte er Damenkleidung und Nylons und Stöckelschuhe. Hast du ihn denn schon mal gesehen, wenn er sich als Frau anzieht? Ja. Und was ist das für ein Eindruck für dich, wenn er als Frau vor dir steht? Er ist jetzt in meiner Nähe, ich möchte ihm nicht wehtun, aber für mich ist das ganz, ganz, ganz schlimm und meine Psyche, mein Körper reagiert so massiv, dass ich schon dreimal umgefallen bin. Ich kann das nicht. Umgefallen bist? Ja. Du magst ihn auch gar nicht anfassen dann? Ich kann ihn in den Arm nehmen, ich kann ihm einen Kuss geben, aber wenn er vor mir rumtänzelt und mich schon... Wenn du ihn sehen könntest, er hat schon weibliche Züge, er hat die Haut ist ganz anders, er bewegt sich wie eine Frau, er hat Beine wie eine Frau, einen Körper wie eine Frau. Es kommen schon Brüste, obwohl er keine Hormone nimmt. Bist du denn? Ich verstehe die Welt nicht mehr. Ich bin so fertig und für mich ist das. Wenn ich den Joachim mal fragen darf. Ich war auch schon bei einem Psychologen, ein Bekannter von das. Lass mich mal kurz den Joachim noch was fragen, Eva. Ja. Also die Eva sagt gerade, Joachim, dass du noch keine Hormone nimmst. Nein, ich habe mich jetzt mal, also ich bin noch in Therapie und... Das wollte ich auch fragen, du bist also in einer Therapie wegen dieser Angelegenheit? Wegen dieser Angelegenheit auch, ja. Ja, aber nicht mit dem Ziel, das wieder herunterzufahren, sondern um das noch weiter sich ausentwickeln zu können. Ja, ich denke mal, ich bin auch ziemlich fest entschlossen, mir jemanden zu suchen, der mich coacht. Und ja, ich denke mal auch... Darauf wollte ich auch nochmal hinaus. Für dich ist es ganz klar, das ist dein neuer Weg. Für mich ist das eigentlich ganz klar, da gibt es nichts mehr zu diskutieren. Wie reagierst du denn auf die heftige Ablehnung von Eva? Ich versuche ja Zugeständnisse zu machen, dass ich eben halt mich nicht oute und nicht rausgehe. Ja, aber sie mag dich ja auch nicht zu Hause als Frau sehen. Ja. Wir hatten uns eigentlich erst darauf geeinigt, also dass es unter uns bleibt und hier im Hause bleibt. Und dann wäre das okay. Aber das ist ja für sie auch nicht okay. Das habe ich ja gerade schon gehört. Und irgendwann möchtest du ja auch rausgehen. Irgendwann möchtest du als Frau auch auf die Straße gehen. Ja, natürlich. Wie möchtest du denn angesprochen werden als Frau? Mit welchem Namen? Über eine Namensänderung habe ich da noch nicht nachgedacht. Ah, gibt es auch keinen Wunschnamen für dich? Nee, haben wir eigentlich im Moment noch nicht. Haben wir, ist gut. Eva wird das wahrscheinlich gar nicht mit sich ausdenken wollen. Auch doch, sie sagte schon mal scherzhaft etwas von Mary Jo. Eva. Ja? Das klingt ja nun hart entschlossen von ihm, dass er diesen Weg jetzt gehen will. Ja, Jürgen, leider. Ich begreife es nicht. Wenn man jemanden liebt, dann kann man doch auch... Ich bin ein Mensch, der sagt, ich kann niemanden klammern, ich kann nichts ändern. Ich liebe diesen Menschen. Wenn er seinen Weg gehen will, habe ich nicht das Recht, ihn aufzuhalten. So ein Mensch bin ich. Ich habe viel, viel, viel Lebenserfahrung, viele, viele traurige Dinge und in meiner Familie, mein Schwerbehindertensohn, der überfahren wurde, meine Tochter hat MS, ich habe viele Männer gehabt, die mich nur betrogen, ausgenommen haben und benutzt haben. Ich wollte einfach nur mal glücklich sein. Und glücklich machen mich meine Schlittenhunde, meine Katzen. Ansonsten habe ich eigentlich kein Glück. Und ich will mich nicht selbst, sagen wir mal, wie man so schön sagt, beweihräuchern oder Mitleid möchte ich gar nicht, aber ich wollte nicht, dass Joachim das war. Und ich habe gedacht, aus Liebe zu mir lässt er das. Aber das ist genau der Punkt, Eva. Ich glaube, wenn man so eine, das ist ja gar nicht mal nur eine Veranlagung, sondern so eine ganz fremde und neue Identität in sich entdeckt, kann man das auch aus Liebe nicht und dürfte man auch aus Liebe, glaube ich, nicht unterdrücken. Weiß ich. Und wahrscheinlich hat er es Jahrzehnte unterdrückt und ist jetzt hochglücklich, dass er es ausleben kann. Ja. Das heißt aber, ihr habt keine Zukunft zusammen. Wir haben keine Zukunft, nein. Es sei denn als Freundinnen. Ich stehe nicht auf Frauen. Nee, nicht im sexuellen Sinne, aber so als platonische Freundin. Bitte? Ich sage nicht im sexuellen Sinne, aber als platonische Freundin. Ja gut, aber für mich war es mein Lebenspartner. Er hat gesagt, unsere Hochzeitsreise machen wir nach Kanada. Mhm. Er hat so viel gesagt und ich habe es geglaubt. Ich glaube ihm auch, er ist wirklich kein Lügner. Ich auch nicht. Wir sind immer ehrlich miteinander. Mhm. Und ich finde wichtig, dass wir das besprochen haben. Und ich habe gedacht, ich komme besser damit klar. Mhm. Aber du kommst nicht klar. Ich komme nicht klar, weil mein Körper signalisiert mir. Ja, wenn du schon umkippst, ist ja, ja klar. Gib mir den Joachim nochmal. Oder ich will die nochmal was fragen. Ja. Joachim, ja. Eva sagt, sie hatte irgendwie so ein bisschen gehofft, dass aufgrund der großen Liebe zu dir du das unterdrücken würdest wollen. Das möchtest du aber nicht. Es ist sehr schwer. Also ich stehe morgens, sag ich mal, glücklich auf und irgendwann kommt dann mal die Thematik und ja, ich bin auch ein bisschen empathisch veranlagt, mhm, und ich komme dann sofort quasi in Evas Schwingungen und in, ja, es macht mich dann auch schon fertig und ich versuche ja Zugeständnisses schon zu machen, mhm, und mich draußen eben halt anders zu geben, anders zu sein, wenn wir zusammen rausgehen und so, aber ich glaube ja, das belastet mich sehr. Ja, ich glaube ja, dass das eine ganz tragische Konstellation mit euch beiden ist. Mhm. Da habt ihr beiden euch gefunden und es war so ein großes Glück und ihr habt euch so schnell gefunden und wart so begeistert und dann tritt dieses Faktum ein, sage ich mal so, mhm, und da gibt es kein Zueinander. Ja, du, ich spüre schon, dass das deine Welt ist und dass du das leben möchtest. Und ich kann auch Eva verstehen, wenn sie sagt, damit kann ich nicht mit einem Menschen so nahe zusammen sein. Das geht nicht. Das ist eine tragische Situation, wo es keine wirklich gute Lösung gibt. Ja, wir sind auch dabei. Wir suchen jemanden, der uns vielleicht beide näher zusammenführen kann in einer Gesprächstherapie. Könnte man auch mal versuchen, ja. Ja. Könnte man versuchen. Aber ich bin ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch, aufgrund der Äußerung jetzt auch von Eva. Mhm. Und ich glaube, auch jeder gute Gesprächstherapeut oder Psychologe würde dir auch nicht raten, das zu unterdrücken und das runterzufahren. Ja. Das hast du wahrscheinlich Jahrzehnte getan. Und ein Glück für dich, dass du es jetzt leben, ein wenig ausleben kannst. Aber wie tragisch für Eva. Ja, wenn ich zurückdenke, so die Entwicklung. Es war ein kleiner Schritt, aber die Entwicklung hat wahrscheinlich so 2005 ungefähr bei mir angefangen. Mm-hmm. Hast du eigentlich auch Kinder? Ich habe 3 Kinder, ja. Ja. Die sind aber auch schon alle aus dem Haus. Ja. Ich könnte euch jetzt noch anbieten, vielleicht, dass wir im Hintergrund mal überlegen, ob es gerade für den speziellen Fall auch doch eine gute Paar-Gesprächstherapie gibt in eurer Umgebung. Ja. Beratungsstelle. Ich habe schon im Internet gesucht, aber bin da gar nicht so richtig fündig geworden. Ja, ist auch in dem Fall wirklich schwierig. Würden wir euch nochmal zurückrufen. Gut. Grundsätzlich ist es eine schwierige Situation, die ich gar nicht schönreden möchte, Eva. Und ich kann dich wirklich auch gut verstehen, muss ich nochmal sagen. Dankeschön. Ich wollte dir noch sagen, dass ich den Joachim verstehe, eben auch seine Freiheit. Ja, man kann beide verstehen. Ich dachte am Anfang, es sei ja nur eine Neigung, dass er Nylonstrümpfe mochte. Und ja, ja. Es gibt ja so Männer. Ist ja in Ordnung, habe ich gedacht, hier drin. Aber er geht schon in Frauenstiefeln raus. Er geht auch in Frauenjacken raus. Ja, er zieht auch Frauenpullover an. Ja. Er hat lange Ohrringe an, also und so weiter. Also Entwicklung auch, dass er geschminkt. Ach, hat er auch schon gemacht. Ja. Pontusche und so. Also, wir machen das so. Legt bitte auf und wir werden uns gleich bei euch melden. Ich danke dir, Jürgen, und vielen Dank. Und deine Sendung ist toll. Ich verfolge sie seit Jahren. Dankeschön, sehr nett von dir. Ich wünsche euch beiden auf jeden Fall viel Glück, wie immer es auch aussehen mag. Alles Gute wünsche ich euch. Tschüss. Danke. So, und hier haben wir noch die Marie. Die Marie ist 61. Guten Morgen, Marie. Ja, guten Morgen. Guten Morgen, Marie. Jetzt haben wir nicht mehr so viel Zeit, aber egal. Ja, okay, alles, also nur ganz was Nettes, mhm, ganz zum Schluss. Ich habe auf eine Annonce 2008 geantwortet. Ich bekam nach ein paar Tagen einen Anruf. Ich bin seitdem, im letzten Jahr bin ich 9-mal in Helsinki gewesen und Estland. Und er hat eine große Firma da. Und ein Finne? Nein, es ist ein Deutscher. Ein Deutscher? Der hatte hier in unserer Zeitung annonciert, er hat Sehnsucht nach einer Heimatfreundin und so. Und ich habe geantwortet. Und wo lebt er? Er lebt in Helsinki. Er lebt, wie toll. Ja, er hat eine große Firma da. Und er schickt mir ganz regelmäßig Tickets. Er ruft jeden zweiten Tag an. Ich war auf seiner Insel in Finnland im Norden gewesen. Wow. Also ein reicher Mann. Ja. Wenn man eine Insel hat, hat nicht jeder eine Insel. Mensch, du Glückliche, das ist ja super. Ja, das ist toll. Und er hat in Estland, wir fahren da mit der Fähre von Helsinki nach Tallinn. Ja. Und er hat in Estland ein großes Anwesen mit Wald und so weiter. Das hat man da halt so. Ja. Und er ist ein richtiger Naturbursche, so Country Living und super. So. Super. Wann ziehst du denn ganz dahin? Ich warte drauf, dass er mir mein Häuschen kauft. Also das ist schon in Planung, dass du dann in den hohen Norden ziehst. Ja klar, er war schon auf Ausstellungen von solchen finnischen Häusern. Ja. Und das ist einfach ein Traum. Dieses Land da oben, das ist toll, das ist super. Marie, mir musst du es nicht sagen. Ich bin ein großer Skandinavien-Fan und war einige Mal schon in Finnland. Ich finde es großartig. Also, ja, das ist so schön. Das ist meine Welt da oben. Ja, und das ist im Winter, wir sind übers Eis marschiert. Super. 2 Stunden super. Lang. Ja, wenn die Seen zugefroren sind, ist das ein Traum. Ja, es ist nur bitterkalt, ne? Damit muss man dann leben. Ach, das ist doch traumhaft. Das kann auch schon mal 30 Grad Frost sein, das ist dann normal. Ja, ja. Mensch, Marie. Täglich Sauna. Ich muss Schluss machen, die Sendung ist vorbei. Ich gönne dir dein Glück und wünsche dir alles Gute weiterhin. Tschüss. Danke dir. Ciao. Danke, ciao. In der Technik Malte Emels. Bis morgen. Schöne und gute Nacht. Bis dann.